Ja, letzter Versuch. Stelle vor, da sagte Heinz zu mir, nee, es war ganz anders. Ich hatte erst den Heinz auf der Straße getroffen, nee, und dann kam Gisela vorbei und hat sich einfach eingemischt. Weißt du, du kennst die ja, die mischt sich immer einfach in alles ein. Ja, und dann habe ich mich überhaupt nicht drauf reagiert, weißt du, noch nicht mal ignorieren. Einfach gar nicht, noch nicht mal ignorieren, solche Leute. Ja, bin ich einfach weitergegangen, da ruft er hinter mir her. Und da treffe ich dann den Heinz und Heinz sagt für mich, ja, wo kann ich denn was dafür? Da kann ich doch nichts dafür. Ich weiß doch von nichts. Ja, sag ich weiß auch von nichts. Ja, der weiß von nichts, ich weiß von nichts. Also wissen wir alle nichts von nichts. Kaputt. Ja, liebe Hörer von Radio Schottland, bevor ich noch weiter meine Zeit mit diesem kaputten Telefon hier verschwende, erzähle ich euch, was nach den Nachrichten kommt. Zuerst sprechen wir mit unserem rasenden Reporter Radolf Rotor. Und dann sind wir zu Gast bei der geheimnisvollen Firma Räuber, Räuber und Partner. Und zum Schluss im IFIP bei Professor Goethe. Ja, und wenn wir etwas Glück haben, kommt vielleicht auch noch unser Studiogast.